1945, da legten wir los. Hauptkampflinie war geboren, der Spaß war riesengroß. Mit uralten Verstärkern, der Übungsraum noch leer. Rechts rockt zwischen wir Dosen, der Anfang, er war schwer. Alkohol